In letzter Zeit brachten die russische Nachrichtenagentur TASS, die amerikanische UPI, die chinesische Homepage Fanchuang und die Internet-Homepage des Nationalen Sozialideologie-Studienkomitees der Demokratischen Republik Kongo und der tschechisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft Baekdusan das historische Schreiben vom Genossen Kim Jong-un an die Teilnehmer des 7. Kongresses des Generalverbandes der Gewerkschaften Koreas, die zeitgemäße Pflicht der Arbeiterklasse von Kim Il-sung und Kim Jong-il und die Aufgaben der Gewerkschaftsorganisationen in vollem Wortlaut oder in Auszügen.